Heute bringen wir ein Stück aus England mit dem Titel Die Brücke. Sein Autor Tom Hopkinson ist Journalist und bereiste mehrere Jahre lang ganz Afrika, um afrikanische Journalisten auszubilden. Nach seiner Rückkehr im Jahr 1966 lehrte er Publizistik an den Universitäten von Sussex und Minnesota. Und danach bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand im Jahre 1975 am University College in Cardiff. Er veröffentlichte mehrere Romane und zwei Anthologien mit Kurzgeschichten. In diesem Jahr erschien seine Autobiografie mit dem Titel Of This Our Time. Nun das Hörspiel Die Brücke von Tom Hopkinson, aus dem Englischen übersetzt von Emily Brandt-Clark. Unter der Regie von Hans Rosenhauer spricht Peter Lieck. High House, 10. Juni. Hier bin ich also, wie du es gewollt hast. Es war dein Plan, dass ich hierher kommen sollte. Du wirst also froh sein, dass er ausgeführt worden ist. Hier bin ich, ich sage es, und ich weiß, es ist wahr. Ich sehe auf meine Hände und Füße, es sind meine eigenen. Ich betrachte die Wände und sehe, wie sie mich einschließen. Ich kann nicht durch sie hindurchsehen und ich kann nicht hinaus. Es sei denn, ich öffne die Tür und gehe hindurch. Aber ich habe dir ja versprochen, dass ich das nicht tun werde. Möchtest du, dass ich dir erzähle, wie es mir geht? Wie die Kinder es tun, wenn sie einmal in der Woche nach Hause schreiben? Ich ersticke nicht. Meine Gliedmaßen gehorchen mir, meine Augen nehmen alles auf, was um mich herum geschieht. Kein gelbes Gift strömt aus meiner Haut. Needham ist ruhig und freundlich. Er fragt mich nach dem Land, in dem ich war, was ich dort getan habe. Er versucht alles Mögliche, um mich zum Sprechen zu bringen. Täglich liege ich eine Stunde auf der Couch in seinem Wohnzimmer. Er sitzt am Kopfende hinter mir in einem Sessel. Ich soll dann sprechen, während er zuhört. Nachmittags gehen wir spielen. Der Garten ist lang gestreckt und etwa in der Mitte liegt der Tennisplatz. Am unteren Ende verbreitert sich der Fluss zu einem Teich, in dem wir schwimmen. Es ist angenehm warm auf dem Tennisplatz in der Sonne. Und es ist kühl in dem tiefen Wasser des Flusses. Aber hat das alles mit mir zu tun? Was habe ich hier zu suchen auf diesem Tennisplatz, in diesem Teich? Als ich mit dem Zug aus London hierher kam, habe ich mich manchmal aus dem Fenster gelehnt. An den Pfosten neben den Schienen konnte ich erkennen, wie schnell die Reise rückwärts ging. 69, 70, 200, 201, 300, über 300 Meilen wurden aus meiner Brust gezogen. Ich stieg aus, noch eine Stunde Autofahrt. Wieder entrollten sich die Meilen. Als ich dann endlich dieses Haus erreichte, war mir, als sei ich gar nicht wirklich körperlich befördert worden, sondern über die ganze Entfernung auseinandergezogen und zum Zerreißen gespannt. Ich sitze also jetzt hier und du bist in London. Zwischen dem Garten, in dem ich dies schreibe, und der Uferstraße, die du entlang gehst, liegt dann nichts. Ein endloser Raum, mehr als 300 Meilen breit. Und jede Meile ein in sich geschlossenes Ganzes. Genau messbar, Meter um Meter, Zentimeter um Zentimeter. Wie kommt dieses Nichts zwischen dich und mich? High House, 13. Juni. Vor 2 Tagen kam ein Brief von dir. Ich sah ihn schon von der Tür aus, in der Sekunde, als ich das Haus betrat. Ich bin aber nicht sofort darauf zugegangen. Ich packte erst meinen Tennisschläger weg, zog die Tennisschuhe aus und Straßenschuhe an und suchte in meinen Taschen nach einer Zigarette. Dann ging ich zu dem Tisch in der Eingangshalle und warf einen Blick auf die anderen Briefe, die dort lagen. Eine Postkarte und eine Rechnung für Needham, für seine Frau eine Reklame von Harrods. Während ich sie betrachtete, blieb dein Brief an seinem Platz liegen. Er hatte sich nicht von der Stelle gerührt. Nichts hatte sich an ihm verändert, seit ich hereingekommen war. Ich steckte den Brief in die Tasche und ging in den Garten. Mitten in dem Teich, in dem wir immer schwimmen, ist ein Stein von knapp 2 Metern Durchmesser. Nach dem Schwimmen sonnen wir uns dort manchmal. Vom seichten Rand des Teiches führen einige kleinere Steine ins immer tiefere Wasser. Needham und ich haben uns oft gefragt, ob man den großen Stein auch erreichen könnte, ohne zu schwimmen. Die Steine, die dorthin führen, liegen weit auseinander. Das Wasser des Teiches, das sich so sanft auf und ab bewegt wie der Atem eines Schlafenden, überspült sie ständig und überzieht sie mit Schleim. Es war ganz einfach. Ich krallte mich mit den Zehen durch die Schuhe und den Schleim hindurch an den Steinen fest. Dann setzte ich mich auf den großen Stein in die Sonne. Ich holte den Umschlag aus der Tasche, zog den Brief heraus und sah deinen Namen. Als meine Augen die Abfolge der Buchstaben aufnahmen, aus denen er zusammengesetzt ist, schien der ganze Himmel sich aufzuhellen. Nicht von oben, sondern von innen heraus. Und zwar in Kreisen, die die ganze Landschaft überzogen. Ich wusste, dass der Himmel immer heller wurde, denn mehr und mehr wurde sichtbar. Ich konnte nicht nur die Bäume und Felsen in der Umgebung des Teiches sehen, sondern weit in den Garten hineinblicken. Ich sah Needham, der seinen Rasen mähte, und hinter ihm auf dem Hügel das Haus. Ich sah Mrs. Needham in der Garage bei ihrem Auto, die Mädchen beim Bettenmachen in den Zimmern und den Gärtner, wie er Salat erntete und die Amseln von den Johannisbeersträuchern verscheuchte. Die ganze Landschaft konnte ich überblicken. Auch die Straße hinter den Hügeln, die wir gekommen waren, als Needham mich vom Bahnhof abholte. Und unter der Straße sah ich hunderte kleiner Abflussrohre, aus denen eine eigentümliche Musik plätscherte, so als führten sie alle ins klingende Erdinnere. In den Bergen sah ich den Fluss anschwellen, der an mir vorbeifloss. Ich folgte seinem Lauf und sah alle Geheimnisse seines fließenden Wassers. Von kühn zertretene Grasplatten, unterspülte Steine, die ins Wasser gleiten, das von Raupen zerfressene Weidenblatt, das kreiselnd ins Wasser schwebt, den Korken, den ein spielendes Kind hineinfallen ließ, kleine, schattenhafte Fische, die wie Pfeile in plötzlichen, sinnlosen Bewegungen hin und her schießen. Ich hörte das Plätschern vieler 100 Wasserfälle, die Untiefen, in denen das Wasser über die Steine rauscht. Ich hörte das Platschen der Ratten und Ottern und die dünnen Todesschreie namenloser Kreaturen, die vom Wasser gefangen hinweggespült wurden. Auch die Laute aus der Tiefe hörte ich, die nie an die Luft dringen. Das Mahlen der Felsen am Grund einer Meerenge, das Zerplatzen von Luftblasen und ihr Glucksen, wenn sie aus dem schlammigen Bett der Flussmündung aufsteigen. Auch den Himmel überblickte ich ganz. Sah die Bussarde und Raben über den Hügeln, heisere Kuckucksvögel auf dem Flug ins Landesinnere, Brachvögel und Rotschenkel auf der salzigen Marsch am Meer. Ich sah die Elstern von einer Hecke zur anderen hopsen, Schwärme von Spatzen vorüberflattern und Lerchen, die von ihrem Lied wie an einem Faden in die Wolken hinaufgezogen wurden. Ich sah tief unter mir die Nester dieser Vögel, die sie verließen und zu denen sie immer wieder zurückkehren müssen. Die Horste der Reihe an den Wipfeln der Buchen auf den Hügeln, die massiven Festungen der Dohlen und die flachen Schalen der Ringeltauben. dürre, aus Zweigen geflochtene Matten für ihre zwei weißen Eier. Als ich da saß, auf dem Stein, und seinen Namen auf dem Stück Papier ansah, da wurde der Himmel immer heller und weiter. Und auch in mir wurde es heller und weiter. Und ich verschmolz mit dem Himmel, bis ich ausgebreitet lag über dem Land, wie das Geflecht der Nerven über dem menschlichen Körper. Und alles, was in dieser Landschaft geschah, geschah auch in meinem Bewusstsein, aber ohne meinen Willen. Wie ein Mensch, der, ohne dass er es seinem Körper befehlen muss, geht, atmet und sieht und das auch weiß. High House, 17. Juni. Als ich neulich auf der Couch lag und mich mit Needham unterhielt, geschah etwas Merkwürdiges. Er sagte etwas zu mir ganz von selbst. Da er so selten eine Bemerkung macht oder sogar Ratschläge erteilt, nahm ich es begierig in mich auf. Sie müssen unterscheiden lernen, sagte er, zwischen den Tatsachen und Ihrer Fantasie. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Versuchen Sie nicht, sie zu kontrollieren oder zu ersticken. Nur sollten Sie Ihre Vorstellungen als solche erkennen und unterscheiden zwischen Ihrer eigenen Innenwelt, die nur Ihnen zugänglich ist, und der alltäglichen Welt, die Sie mit anderen Menschen teilen. Leben Sie sich in jeder dieser Welten voll aus, aber beachten Sie die Grenze, die dazwischen liegt. Jetzt, da ich es aufschreibe, erscheint es mir ganz einleuchtend. Das dürfte eigentlich niemanden aus der Fassung bringen. Auf mich aber wirkte es wie ein Keulenschlag. Ich sprang auf, ergriff Needhams Arm, redete auf ihn ein, schrie, lachte, rechtfertigte mich und gab Erklärungen ab. Zum ersten Mal in meinem Leben sprach ich von dir. Die Stunde war schon längst abgelaufen, aber ich sprach weiter, immer weiter. Ich fing an mit unserer ersten Begegnung vor langer Zeit und kam dann darauf zu sprechen, warum ich noch einmal für 2 Jahre ins Ausland musste und wie ich zu dir kam, um es dir mitzuteilen. Ich erzählte Needham, wie wir die ganze Nacht vor meiner Abreise am Kamin saßen, erzählte ihm von unserem Abschied und von meinem Leben in der Fremde. Ich berichtete von meiner Arbeit, wie zuerst der Gedanke an dich und der Gedanke an die Brücke, die ich zu bauen hatte, klar voneinander getrennt gewesen waren. Ich arbeitete den ganzen Tag. Ich trieb auch die anderen zur Arbeit an, beschwor sie geradezu, denn jede vertane Sekunde schob sich zusätzlich zwischen dich und mich. Abends plante ich die Arbeit für den nächsten Tag und danach blieb ich noch einige Minuten in meinem Stuhl sitzen, um an dich zu denken. Ich war wie jemand, der mit einer einzigen Wasserflasche die Wüste durchqueren muss und dem jeden Tag nur ein bestimmtes Quantum zur Verfügung steht. Aber bald ließen sich die Gedanken nicht mehr trennen. Bald konnte ich die Vorstellung von der Brücke selbst dann nicht mehr loswerden, wenn ich mich in Gedanken dir zuwandte. In meinem Kopf vermischten sich die beiden Bilder. Tagsüber, wenn die Brücke unter meinen Händen wuchs und Gestalt annahm, wurde dein Bild mit jeder Tonne Zement geformt. Mit jedem Pfeiler und Träger wurdest du eingetrieben. In jede Trosse verflochten, von Kränen hochgehieft und mit der Wasserwaage lotrecht verankert. In den Fundamenten dieser Brücke wirst du fortleben, 10.000-fach, für Jahrhunderte. Einzementierte die Pfeiler, gemeißelt, geglättet und aufgerichtet, bist du für immer ein Teil der Brücke. Abends berechnete ich die Strömungsgeschwindigkeit, versuchte das Ausmaß des Hochwassers abzuschätzen, berücksichtigte Belastung und Druck, studierte Tabellen, überprüfte wieder und wieder die einzelnen Angaben, addierte, dividierte, stellte Messungen an. Ich ließ kein Detail außer Acht. Und plötzlich lösten sich die geschriebenen Zahlen von dem Papier, lösten sich auf, vermischten sich ohne Sinn, verschwammen vor meinen Augen, hingen in der Luft. Und mir schien, während das geschah, als verblassten nicht einige Zahlen auf einem Blatt Papier, sondern als sei allen Gegenständen der Welt die Eigenschaft entzogen, zählbar zu sein, als sei alle Berechenbarkeit und Ordnung dahin. Manchmal, anstatt sich aufzulösen, machten sich die Zahlen noch selbstständig. Sie funktionierten dann anscheinend auf dein Geheiß. An solchen Abenden brauchte ich nicht selbst zu rechnen, zu denken. Die Zahlen bewegten und vermehrten sich, addierten und summierten sich. Die Soldaten auf einer Parade, die alle von mir befohlenen Manöver exakt ausführten. Endlich, so erzählte ich niedem, war die Brücke fertig. Die Brücke stand da und stürzte nicht ein. Ich konnte heimkehren. Ich erzählte ihm, wie ich zum letzten Mal in meinem Büro vor dem Reißbrett stand und den Entwurf anstarrte, an dem ich 2 Jahre lang gearbeitet hatte. Als ich hierher kam, war das alles nur eine Zeichnung gewesen. Jetzt war es eine Realität mit eigenen Dimensionen. Ich tauchte meinen Finger in die Tinte und schrieb quer über den Plan: Die Brücke ist gebaut, du kannst nach Hause. Und während ich das schrieb, hatte ich nur einen Gedanken. Ich dachte an den Tag, an dem auch unsere Heirat eine Realität sein würde, in Raum und Zeit. Wie die Brücke. Das Schlimmste von allem war die Heimreise. Dort draußen war ich von dir getrennt gewesen, aber das hatte Sinn gehabt, einen Zweck. Dieser Zweck existierte nun nicht mehr, stand nicht mehr zwischen uns. Dafür aber umso mehr an Raum und Zeit, 5000 Meilen zu Wasser und zu Land. Ein Schiff, das sich wie eine Schnecke höllisch langsam vorwärts bewegte. Das matte, metallene Schlagen der Maschine, das Pulsieren der Schraube im öligen Wasser. Ich erzählte ihm, wie ich in diesen ersten Tagen mal am Bug und mal am Heck des Schiffes gestanden hatte. Ich versuchte, uns mit den Augen vorwärts zu ziehen, indem ich den entfernten Horizont fixierte und das stumpfe Schiff langsam nachzog. Oder ich starrte von der Reling aus auf die Schraube, die das Wasser aufwirbelte. Und ich wäre am liebsten hinuntergesprungen, um sie mit meinen Händen schneller und immer schneller zu drehen. All das erzählte ich Needham. Ich erzählte ihm, wie wir endlich die Küste erreicht hatten. Ich stieg in einen Zug. Ich kam in London an. Ich sah dich auf dem Bahnsteig stehen. Ich stieg aus dem Zug, wir trafen uns. Wir nahmen ein Taxi und fuhren davon. Ich erzählte ihm, wie ich in deiner Gegenwart ruhig und zufrieden wurde. Zugleich aber schien es mir, dass ich in mir selbst nicht wirklich anwesend war. Und dann schien es mir, als habe ich nicht 2 Kontinente durchquert und dich nun leiblich vor mir, sondern als hätte ich dich, getrieben von meinem Verlangen nach dir, in meiner Vorstellung selbst geschaffen. Nicht körperlich, sondern geistig. Ich hörte zwar die Worte, die du sprachst, aber ich fühlte mich fremd dir gegenüber. Als wärst du ein Wesen anderer Art. Ich fuhr in dem Taxi, als säße ich neben einem Engel. All das erzählte ich niedem. Und als ich fertig war, hatte ich eine Vision. Ich sah sie deutlich vor mir. Der Raum, Needham und alles andere wurden undeutlich, bildeten nur einen Rahmen. Das Bild war überaus einfach und wiederholte sich nur mit anderen Farben. Im ersten Bild war lauter Grün, wie auf einer Wiese. Nur ganz oben und ganz unten ein dunkler Fleck. Sie waren so weit voneinander entfernt, wie nur irgend möglich. Also so, dass sie gerade noch im Rahmen blieben. Das zweite Bild war genauso. Nur war das Grün jetzt blau. Die Flecken waren hell. Und mit diesem zweiten Bild kam wie ein Blitz die Erkenntnis, Raum und Zeit sind meine Feinde. Sie muss ich besiegen, wenn ich zu meiner Liebe gelangen will. Highhouse, 24. Juni. Verzeih mir, dass ich deine Briefe nicht beantworte. Der Grund ist, ich habe sie nicht gelesen. Du darfst nicht denken, dass sie mir nichts bedeuten. Ich trage sie in den Brusttaschen meiner Jacke und sie halten mich über Wasser wie eine Schwimmweste. Ich spüre die Briefe den ganzen Tag über und würde wahnsinnig, wenn einer fehlen würde. Aber geöffnet habe ich sie nicht. Warum wirst du wissen, wenn du diesen Brief gelesen hast? Ich habe dir ja von meiner Vision erzählt, wie wir beide durch Raum und Zeit getrennt waren und wie mir plötzlich klar wurde, als stünde es mit Rauchzeichen gegen den Himmel geschrieben, dass es meine Aufgabe war, diese beiden Feinde zu besiegen. Am nächsten Tag habe ich damit begonnen. Und zwar so. Zeit und Raum sind bekanntlich keineswegs unveränderlich. Im Gegenteil, sie verändern sich dauernd. Allerdings nicht nach ihrem eigenen Willen, nach ihrem Gutdünken, sondern in Beziehung zu etwas in uns selbst. Die Minute, die uns wie ein ganzer Tag vorkommt, die Meile, die nie zu Ende geht, sie erscheinen uns so lang, weil wir sehnsüchtig darauf warten, dass sie vorübergehen. Mit anderen Worten, Raum und Zeit sind starke Strömungen. Wir können mit ihnen schwimmen und sie benutzen, um an unser Ziel zu kommen, oder wir können unsere Kräfte verschleißen, indem wir sinnlos gegen sie ankämpfen. Ich begann, während ich darüber nachdachte, mit der Zeit zu experimentieren. Ich begann mit der Zeit, weil man sich in ihr ohne Hilfsmittel bewegen kann. Es gibt weder Beine noch Autos oder Flugzeuge, mit denen man Monate oder Jahreszeiten durchmessen kann. Die Jahre wie Perlen auf einer Schnur aufzureihen, diese Konstruktion ermöglicht nur der Geist. Ich fing ganz bescheiden an, indem ich meine Wünsche in die entgegengesetzte Richtung lenkte. Da sich all meine Hoffnung und all mein Verlangen darauf richtete, den Lauf der Zeit zu beschleunigen, versuchte ich nun, die Zeit aufzuhalten. Ich begann morgens vor dem Frühstück. Bei Tagesanbruch stand ich auf und ging langsam im Garten auf und ab. So lange, bis alle Gedanken und Wünsche von mir abfielen, bis mein Geist völlig leergefegt war. Dann konzentrierte ich mich. Ich konzentrierte mich darauf, alle Bewegungen zu verlangsamen. Es ging mir nicht so sehr darum, die Welt zu zwingen, sich langsamer zu drehen, sondern eher darum, mich darauf vorzubereiten, dass dieser Fall tatsächlich eintrat. Nachdem ich einige Minuten lang im Garten umhergegangen war, spürte ich in mir ein Losgelöstsein und eine Überlegenheit, die ich ohne jede Erregung als einen ersten Erfolg meines Unternehmens erkannte. Ich schien durch dieses Losgelöstsein außerhalb statt innerhalb meines eigenen Körpers zu sein und befand mich vor meiner eigenen Brust. Ungefähr in Kinnhöhe. Mir wurde bewusst, dass mein Körper sich langsamer und auch steifer als sonst bewegte. Ich ging nicht, es war eher ein Schaukeln von einem Bein auf das andere. Wobei immer das eine Bein wie ein Pendel nach vorn schwang, während das Gewicht auf dem anderen lag. Ich war froh, dass die schmalen Wege mit den Buchsbaumhecken als Einfassung es mir leichter machten, meinen Körper zu steuern. Denn der neigte von sich aus dazu, genau in der Mitte zwischen diesen beiden Leitlinien zu gehen. Bisher war ich auf das Haus zugegangen. Aber nachdem ich abgebogen war und mich auf den Fluss zubewegte, trat die erwartete Veränderung ein. Meine Gliedmaßen bewegten sich immer langsamer, mein Atem wurde flacher. Mit halbgeschlossenen Augen sah ich starr geradeaus. Und trotzdem nahm ich ganz deutlich wahr, was rechts und links und auch vor und hinter mir geschah. Aber nun trat diese Verlangsamung der Bewegung auch in meiner Umgebung ein, genauso wie in mir. Ich merkte es an den Blumen. Bei Tagesanbruch war ein leichter Wind aufgekommen und die Blumen auf den Beeten nickten mit den Köpfen. Auch die Blätter der Bäume zitterten, sodass die Birnbäume und Pappeln ständig ihre Muster veränderten, weil mal die Vorderseiten und mal die Rückseiten der Blätter zu sehen waren. So war es gewesen, als ich um die Ecke kam. Aber ich war noch keine 10 Schritte weitergegangen, da bemerkte ich, dass die Blumen jetzt nicht mehr rasch mit den Köpfen nickten, sondern sich fein und anmutig hin und her bewegten, langsam, wie ein beschwörender Gesang. Und die Blätter, die zuvor an den reglosen Zweigen gezittert und geschwankt hatten, waren jetzt, wie ich erkannte, nur der extremste Ausdruck einer Bewegung, die bei den Blättern begann und sich dann über Spross und Zweig, über Zweig und Ast auf den Stamm übertrug, sodass schließlich der ganze Baum bis zu den Wurzeln einen unbeschreiblichen Freudentanz aufführte, der ihn von den Blättern, wo die Bewegung ihren Ausgang genommen hatte, aufgezwungen worden war. Ich war so in den Anblick der Blumen und Blätter versunken, dass ich in diesem Moment nichts anderes sah. Aber dann fiel mein Blick auf etwas in dem Baum, das den gleichmäßigen Rhythmus der Tanzbewegung unterbrach, wie ein ins Wasser geworfener Stein. Ich sah, wie das Laub an dieser Stelle anschwoll und sich teilte, die Zweige federten zurück und ein kleiner brauner Kopf kam zum Vorschein. Ein Körper folgte, der Körper einer Drossel. Wenn sich der Vogel aus dem Baum befreite, prallten die Zweige wieder zurück. Die Blätter schlossen sich hinter ihm und nahmen den Tanz wieder auf mit den anderen Blättern. Die Drossel flog auf mich zu. Aber sie kam so langsam voran wie ein erschöpfter Schwimmer. Die Luft, die sie durchquerte, war dick. Ich konnte sehen, wie sie sich flügelschlagend hindurchruderte. Ich konnte die Bewegungen ihrer Muskeln sehen. Bewegungen, die von der Schulter ausgingen und sich an den Sehnen entlang auf die gespreizten vorderen Federn der Flügel übertrugen, mit denen sie sich in der Luft hielt und sich einen Weg bahnte. Ich sah, wie der kleinste Windstoß sie emporhob oder aus der Bahn warf. Ich sah die krampfhaften Bewegungen ihrer Beine, die sie leicht angewinkelt hatte und mit denen sie sich mühsam und ruckartig gegen das Nichts stemmte, als bewege sie sich mit einer Art Hebelwirkung durch die Luft. Sie arbeitete sich langsam auf mich zu, während ich auf dem Weg stand. Als sie ihn halb überquert hatte, fiel ihr Auge plötzlich auf mich und glimmte gelblich auf. Die Drossel schreckte hoch und bremste, indem sie all ihre Federn gegen den Wind sträubte. Dann rollte sie ihren Körper zur Seite und schlug einen neuen Kurs ein, um ihren schweren Flug fortzusetzen. Sie war verschwunden. Mit Kopf und Schultern hatte sie die Blätter eines Busches geteilt und sich hindurchgezwängt. Auf einmal bemerkte ich viele winzig kleine Punkte in der Luft um mich herum, die ich zuerst wegen ihrer langsamen, schwebenden Bewegungen für Schmutzpartikel oder windgetragene Samenkapseln hielt. Aber da sie sich zielgerichtet fortbewegten, sah ich noch einmal hin. Es waren Insekten, Bienen, Wespen und alle möglichen kleinen Fliegen. Aber anstatt an den Beeten entlang schnell von einer Blume zur anderen zu fliegen, bewegten sie sich nur mühsam und unter häufigem Schlagen ihrer zarten Flügel. Als überquerten sie Erdteile, als sei der Flug über den Rasen für sie eine weite Reise. Ich war versunken in den Anblick einer Welt, in der die Luft zäh war und wo die Schwerkraft eine so gewaltige Wirkung bekam, dass sie den Dingen beinahe das Leben entzog und die Schöpfung fast zum Stillstand brachte. Inzwischen war ich am unteren Ende des Gartens angekommen. Der Anblick der Wegbiegung, die ich gehen musste, trieb mich wieder in mich selbst zurück. Ich fühlte, wie mein Geist auf meinen Körper eindrang, wie eine herausklappbare Linse, die sich wieder in die Kamera hineinfaltet. Und als meine Füße die Biegung des Pfades nachvollzogen, war mein Geist wieder in seine Behausung zurückgekehrt. Ich habe alle meine Zeit und allen Raum verbraucht, indem ich dir von einem einzigen Experiment erzählt habe. Es hat nur andere gegeben. Ich habe Sekunden zu Stunden ausgedehnt und ganze Nachmittage auf die Dauer eines Atemzugs zusammengezogen. Ich habe noch mehr getan. Ich habe angefangen, auch mit Entfernungen zu experimentieren. Ich habe Blumenbeete so groß wie einen Hektar werden lassen und Kilometer wie Meter zurückgelegt. Diese Dinge tue ich, während ich sie tue, nur um ihrer selbst willen. Aber letztlich, und in meinem Herzen, ist alles für dich. Wo es endet, wirst du mit der Zeit erkennen. Schreib mir oft. Ich lese, was du schreibst, so nur deshalb, weil ich weiß, dass mich nichts von dem Ziel, das ich mir gesetzt habe, ablenken darf. Ich bin dabei, das Problem der Trennung und Teilung zu lösen. Nicht nur für mich. High House, 30. Juni. Ich schreibe dir spät in der Nacht. Needham und seine Frau sind zu Bett gegangen. Das Haus ist still. Needham hat die letzte Stunde hier in meinem Zimmer verbracht. Dieses Mal hat er gesprochen und ich musste zuhören. Was er sagte, hatte kaum etwas mit mir zu tun, aber ich mochte ihn nicht bitten, wegzugehen. Es ist schließlich sein Haus, weißt du. Er sagte, glaube ich, ich müsse jahrelang irgendwo behandelt werden, um, wie er sich ausdrückte, geheilt zu werden. Ich wartete ungeduldig darauf, dass er ging, denn mir ist klar geworden, dass es keine gemeinsame Basis mehr gibt für unsere Gespräche. Was bedeuten mir schon die Jahre, von denen er spricht, wo ich doch gesehen habe, dass Monate wie Minuten vergehen? Menschen, die große Expeditionen unternehmen, haben die Wahl zwischen verschiedenen Methoden. Sie können rasch vorstoßen, im Vertrauen darauf, dass man für eine kurze Zeit alles ertragen kann, oder sie können mit ihren Kräften haushalten, die Wüste Meter um Meter durchqueren und ihre gewaltige Aufgabe in kaum wahrnehmbaren Schritten bewältigen. Ich hatte zuerst vorgehabt, meine Experimente nur langsam fortzusetzen und jede Woche ein kleines Stück weiterzukommen. Nichts war einfacher als das, was ich vorhatte. Ich habe in Versuchen gelernt, die Zeit davon eilen zu lassen oder sie anzuhalten. Ich hatte vor, der Zeit freien Lauf zu lassen, um ohne Umweg in die Zukunft zu gelangen und mit dir zusammen zu sein. Ich wollte keinen plötzlichen und übergangslosen Sprung in eine andere Zeit machen und mir die Spanne dazwischen einfach ersparen. Ich wollte mich allen Anordnungen fügen, aber ich wollte alles ganz rasch durchlaufen. Es würde alles wie im Fluge vergehen. Ich hatte vor, durch die Zeit und nicht durch den Raum zu dir zu kommen. Denn Zeit, die einmal vergangen ist, kann man nie wieder zurückholen. Wenn ich jetzt durch die Luft zu dir käme, würde man bestimmt Gründe dafür finden, mich zurückzuschicken. Aber wenn ich an den Jahren entlang zu dir kommen würde, könnte niemand die Zeit zurückdrehen und mich zwingen, sie noch einmal zu durchleben. Ich habe meinen Plan jedoch geändert. Aus zwei Gründen. Erstens, ich hatte Angst, die Zeit würde zwar für mich sehr rasch vergehen, nicht aber für dich. Zweitens, der Erfolg in meiner Auseinandersetzung mit dem Raumproblem hatte mir gezeigt, dass es richtig ist, diesen Weg zu gehen. Du erinnerst dich, wie ich im Garten feststellte, dass mein innerstes Selbst sich von meinem Körper löste. Ausgehend von dieser Erfahrung stellte ich schon bald fest, dass ich, auf dem Bett liegend, meinen Gliedmaßen das Leben entziehen konnte. Zuerst den Füßen und Knöcheln, meinen Knien, Armen und Oberschenkeln. Und dann vom Kopf abwärts, bis sich mein ganzes Selbst sozusagen in meiner Brust versammelte. Und dann konnte ich beinahe mühelos meinen Körper verlassen und mich über kurze Entfernungen ohne ihn bewegen. Ich betrachtete diese neue Fähigkeit zunächst voller Skepsis und habe sie nicht ohne Beweis akzeptiert. Den ersten Beweis erhielt ich eines Abends in meinem Zimmer. Ich lag mit halbgeschlossenen Augen da. Die Vorhänge waren zugezogen und durch das offene Fenster drangen gedämpft die Geräusche des Gartens. Ich spürte, wie das letzte Sonnenlicht an den Wänden hochstieg, über der Dachrinne verschwand, die oberste Reihe der Ziegel berührte und über das Dach hinweg in den Himmel flutete. An der Unterseite des aufsteigenden Lichtes überschwemmte der Abend die Erde. Ich verließ meinen Körper und bewegte mich ganz langsam und mit vielen Pausen durchs Zimmer. Durch Konzentration, aber ohne Anstrengung, erreichte ich die Decke. Dort war ich wie gefangen. Als hätten aufsteigende Wasserfluten mich dort hinaufgespült. Und dann bemerkte ich etwas, wodurch bewiesen war, dass mein Versuch Wirklichkeit war und tatsächlich räumlich stattfand. Über meiner Zimmertür ist eine Glasscheibe. Wenn ich diese Scheibe erreichen kann, dachte ich mir, dann werde ich in den Flur sehen können. Dort werde ich sicherlich etwas bemerken, was durch Türen und Wände unsichtbar wäre. Damit könnte ich meinem kritischen Selbst später beweisen, dass ich diese Reise wirklich gemacht habe. Ich überquerte die weiß gestrichene Decke und kauerte mich in den Winkel über der Tür. Ich brauchte nicht lange zu warten. Mrs. Needham kam gerade die Treppe herauf. In ihrer Begleitung war eine Frau. Ihr Lächeln und ihr graues Haar erinnerten mich an meine Mutter. Es war Mrs. Ferrimont, die Frau des Vikars. Sie sagten nichts, bis sie bei meiner Tür angekommen waren. Mrs. Needham kam die letzten Stufen herauf und ihr Blick fiel auf die Glasscheibe, hinter der ich zusammengekauert hockte. Die Knie unter dem Kinn und die Hände an den Knöcheln. Ich fragte mich, ob sie mich sehen würde, war mir aber eigentlich ganz sicher, dass sie es nicht tun würde. Sie starrte eine Sekunde lang auf die Scheibe und sagte dann zu Mrs. Ferrimont, ich muss unbedingt mal die Scheiben putzen lassen. Dieses Experiment und andere, die ich anschließend machte, zum Beispiel das Überqueren des Gartens, den Weg von meinem Zimmer in den Flur, das Aufsteigen bis in die Spitze eines hohen Baumes, waren nichts im Vergleich zu dem Triumph, den ich vor 2 Nächten erlebte. Ich war ins Bett gegangen, wie immer, und früher als sonst eingeschlafen. Von da an weiß ich nichts mehr. Plötzlich durchströmte mich ein Gefühl tiefer Zufriedenheit. Es war ein Gefühl von Glückseligkeit, wie man es empfindet, wenn man am ersten Ferientag mit der heißen Mittagssonne im Gesicht aufwacht. In diesen Augenblicken zwischen Wachen und Schlaf empfand ich ein unvorstellbares Wohlbehagen. Allmählich jedoch wurde mir deutlich, dass nicht alles so war, wie ich angenommen hatte. Obwohl mein Geist absolut glücklich war, signalisierte mir mein Körper, dass er fror. Ich dachte, meine Bettdecke sei auf den Boden gerutscht. Dann tauchte ein weiteres Problem auf. Wie war ich in diese Lage geraten? Ich liege gewöhnlich ausgestreckt im Bett, aber jetzt wurde mir bewusst, dass mein Kinn auf den Knien ruhte und ich mit den Händen fest meine Knöchel umklammerte. Ich bemerkte zu meinem Schrecken, dass ich nicht einmal lag. Irgendwie hatte ich es im Schlaf fertig gebracht, mich aufzurichten und hinzuhocken. Nachdem ich so weit gekommen war, kamen neue Probleme auf mich zu. Erstens war da dieses Geräusch. In meinem Schlafzimmer ist es sonst nachts so still wie in einer Höhle, aber jetzt hörte ich um mich herum dünnes Pfeifen, Piepen und kleine spitze Schreie. Doch dann bemerkte ich die Ursache für meine Unruhe und Irritation. Ich hatte bisher nicht gewusst, dass ich beunruhigt oder irritiert war. Es waren scharfe Spitzen, die sich in mein Gehirn bohrten und die ich zunächst für Metalldorne hielt. Nun stellte ich fest, dass es Lichtpunkte waren. Gleichzeitig nahm ich ein riesiges, bleiches Gesicht wahr, das sich dicht an mein eigenes presste. Die bohrenden Lichtpunkte, das riesenhafte, ausdruckslose Gesicht und die dünnen, schrillen, spitzen Schreie hatte ich wahrgenommen und akzeptiert, wenn auch nicht einordnen können. Aber was war das für ein wogendes Meer von Licht, auf dem ich schwamm? Wieso endete dieses Meer plötzlich in Schwärze, so als befände ich mich ganz nah am Rande des Nichts? Ich war auf dem Dach und hockte auf der mit Blei ausgeschlagenen Nahtstelle zwischen 2 flachen Dachschrägen. Die Nagelspitzen, die sich in mein Gehirn bohrten, waren Sterne. Das riesige Gesicht war der Mond. Das Lichtermeer war der Widerschein des Mondlichts auf den Dachziegeln. Das Geräusch war das Pfeifen des Windes in den Dachrinnen und Abflussrohren. Die Kälte war der Frost der letzten Stunde vor Tagesanbruch. Und das Nichts am Rande der Welt war ein 12 Meter hoher Abgrund über dem Garten. Zuerst empfand ich Entsetzen. Wie war ich dorthin geraten? Dann ein Hochgefühl. Ich hatte es geschafft. Nicht nur, dass ich aus eigener Kraft hierher gekommen war, also auf eine Weise wie noch kein Mensch vor mir, nein. Ich hatte sogar meinen Körper mitgebracht. Von jetzt an konnte ich mich frei bewegen. Jetzt führte mich jede Reise an einen Punkt, von dem es keine Rückkehr mehr gab. Ich streckte meine Glieder und schlich durch eine kleine Tür in einen Gang und wieder ins Bett in meinem Zimmer. Mein Spielraum wird immer größer. Ich habe keine Schwierigkeiten mehr. Naturgesetze, die den Menschen seit Jahrhunderten gefesselt haben, betreffen mich immer weniger. Glaube nicht, das sei törichte Prahlerei. Ich habe den anderen Menschen nichts voraus. Im Gegenteil. Es ist ja gerade meine Schwäche, meine unbändige Sehnsucht, die mich vorantreibt. In diesen letzten Wochen der Trennung ließ sich meine Kraft nur noch messen an der Kraft meiner Sehnsucht, die sich nicht mehr begrenzen lässt. Nicht durch Stunden und nicht durch räumliche Entfernung. Sie steht außerhalb von Raum und Zeit und hat jetzt mich nach sich gezogen. Von heute Nacht an wird diese Sehnsucht ihre Erfüllung finden. Bevor ich anfing, diesen Brief zu schreiben, hatte ich eine Vision. Dein Körper lag auf einem Bett. Ein kleines, weiß gestrichenes Bett. Es steht an der Wand eines großen Zimmers unter dem Fenster. Auf der Fensterbank Blumen und Bücher. Ich kann ihre Titel lesen. Ein Schreibblock und ein Bleistift. Es ist ein gelber Bleistift. Und auf der einen Seite ist mit Goldbuchstaben mein Name eingestanzt. Venus-Bleistift. Auf dem Kaminsims stehen zwei Kerzenhalter. Sie sind weiß wie das Bett, und die Kerzen, die darin stecken, sind rot. Nur die eine, die näher am Bett steht, brennt. Daneben liegt eine beinahe volle Streichholzschachtel. Die Streichhölzer heißen Drachenhölzer. Es hängen keine Bilder an den Wänden, aber über deinem Bett hat jemand eine Kreidezeichnung direkt an die Wand gemalt. Sie zeigt eine Pferdegruppe an einem Teich. Eines der Pferde beißt ein anderes in die Kehle. Die Luft, die durchs Fenster kommt, streicht kühl über deinen Körper. Du hast den Kopf zur Seite gedreht und ich kann dein Gesicht nicht sehen. Bald werde ich es sehen. Meine letzte Reise durch die Luft habe ich im Schlaf gemacht. Auf diese Weise möchte ich nicht zu dir kommen. Ich werde wach und ganz bewusst meinen Weg zu dir suchen. Wenn sie morgen früh nach mir sehen, werde ich nicht mehr hier sein. Ich werde mit dir zusammen sein. Ich schreibe bei Kerzenlicht. Die Kerze ist schon fast heruntergebrannt. Ich kann das Papier, auf dem ich schreibe, kaum noch erkennen. Nur du bist deutlich zu sehen. In einem Bett, in dem ich nie geschlafen habe. In der Ecke eines Zimmers, das ich nie gesehen habe. Obwohl das Zimmer mir so greifbar nahe erscheint, weiß ich doch, dass ich noch einen langen Weg vor mir habe, bis dorthin. Einen Weg, den vor mir noch keiner gegangen ist. Während die Kerze verlöscht, werde ich von meinem Stuhl aufstehen und durchs Zimmer zum Fenster gehen. Ein großes Zimmer. Aber es sind nur noch 5 Meter, die ich gehen muss. Das Fenster ist hoch oben, über meinem Kopf. Es steht weit offen. Ich habe das Sofa davor gerückt. Ich werde ohne Umweg von meinem Stuhl zum Sofa hinübergehen, darauf steigen und zum Fenster hinausgehen, in den nächtlichen Nebel. Das war das Hörspiel Die Brücke von Tom Hopkinson. Aus dem Englischen von Emily Brandt Clark. Der Sprecher war Peter Lieck. Toningenieur Erich Matthias, Technik Gabriel Jort, Regieassistenz Ariane Gottberg, Regie Hans Rosenhauer.